I. Frau Zalewski, angekommen mit der Gruppe Albertur aus Prag. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Der Bus für Ihre Gruppe steht abfahrbereit auf dem Parkplatz. Kommen Sie bitte sofort zum Ausgang. Wir warten nur noch auf Sie.